Mal traf Jürgen sie auf der Leipziger Messe im Herbst 77, als der Tagesumtauschsatz noch 13 Mark betrug. Innerdeutsche Liebe kennt keine Grenzen, innerdeutsche Liebe kennt keine Angst.